O liebe Seele, wo führt dein Weg hin, in deiner Sünde verloren du gehst? O liebe Seele, wo führt dein Weg hin, in deiner Sünde verloren du gehst? Du hast keinen Vorwand, die Ausflucht gilt nicht, bald wirst du stehen vor Gottes Gericht. Du hast keinen Vorwand, die Ausflucht gilt nicht, bald wirst du stehen vor Gottes Gericht. Bald wirst du sterben, erscheinen vor Jesus, wie willst du stehen vor jüngsten Gericht? Bald wirst du sterben, erscheinen vor Jesus, wie willst du stehen vor jüngsten Gericht? Du hast keinen Vorwand, die Ausflucht gilt nicht, bald wirst du stehen vor Gottes Gericht. Du hast keinen Vorwand, die Ausflucht gilt nicht, bald wirst du stehen vor Gottes Gericht. Verlorene Seele, wir laden dich ein, suche bei Jesus die Rettung allein. Verlorene Seele, wir laden dich ein, suche bei Jesus die Rettung allein. Wie willst du entkommen dem letzten Gericht, wenn es dir heut an Erlösung gebricht? Drum komme noch heute ins göttliche Licht, Jesus wird einst dich verdammen damit.